Nummer 14. Hallo Schatz, hier ist Mami. Ich komme gegen 18 Uhr nach Hause. Kannst du bitte schon vorher Nudeln kochen? Du weißt schon, 8 Minuten und keine Sekunde länger. Also, bis dann. Hallo Schatz, hier ist Mami. Ich komme gegen 18 Uhr nach Hause. Kannst du bitte schon vorher Nudeln kochen? Du weißt schon, 8 Minuten und keine Sekunde länger. Also, bis dann.